Die ausländischen Massen Medien berichteten jüngst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und Interfax, die Zeitung Komsomolskaja Prawda, der Fernsehsender Zvezda, die Nachrichtenwebsites Gazeta.ru und Ruskaja Planeta in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Hongkonger Zeitung Dagongbao, die Internet-Homepages Xinhua Wang und Fanchu Wang in China, der Fernsehsender Press und der Rundfunk Pass Today in Iran, die indische Zeitung Rising Europe, die Nachrichtenagentur Kyoto und die Zeitung Nihon Keizai Shimbun in Japan, die Nachrichtenwebsite NK News und die Internet-Homepage Reddit in den USA, die französische Zeitung Monde, die britische Zeitung International Business Times, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der russischen Gruppe für Solidarität mit der TVJK, des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sung-ismus-Kim-Jong-ilismus-Studentenkomitees und des nationalen Zuse-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un eine große konzentrierte Geschützfeuerübung der Frontartillerie-Truppen der koreanischen Volksarmee begutachtete.